Heute werden Sie hier fast nur Musik aus der Winterreise hören, auch wenn vielleicht nicht alles auf Anhieb wie Winterreise klingt. Die 17. Folge. Herzlich willkommen. Die Musikbanda Fra Nui mit ihrer Version des Leiermanns aus Schuberts Liederzyklus Winterreise. Eine Version für Holz-, Blech-, Zupf- und Streichinstrumente, featuring den Tenorhornisten Bertel Müller, der auch das Arrangement besorgt hat. Entstanden ist diese Aufnahme 1999 im Lienzer Traubenkeller in Osttirol, einem Tanzlokal, vor einem Nudelsuppe schlürfenden Publikum, wie es im CD-Booklet heißt. Das richtige Ambiente für den Drehorgelspieler, der drüben hinterm Dorfe steht, also jenseits jeden sozialen Verbandes und den Winterreisenden, den Wanderer, in Empfang nimmt? Warum nicht? Franz Schubert hat einen Großteil seines Künstlerlebens in Tanzlokalen und Wirtshäusern verbracht. Ihm wären die Nudelsuppenschlürfer vielleicht sogar lieber als alle steifkragigen Liederabendbesucher. 4 Jahre zuvor, 1995, klingt Schuberts Winterreise so. Diesmal mit Gesang und unter anderem von Saxophon und Akkordeon begleitet. Der Tenor Hans-Peter Blochwitz und das Ensemble Modern unter der Leitung von Hans Zender mit dem vorletzten Lied aus der Winterreise, den Nebensonnen, und zwar in Zenders eigener komponierter Interpretation des Liederzyklus. So nennt der Komponistendirigent seine Bearbeitung, die sich auch vor Windmaschinen oder gewissen elektronischen Effekten nicht scheut. In den Nebensonnen sieht Zender den endgültigen Verlust der Realität am Werk, wie er schreibt. Kompositorisch setzt er das so um, dass die Musik gleichzeitig in drei konkurrierenden Tempi erscheint. Keines davon ist das Richtige. Jedes behauptet seine Wirklichkeit. Der Wanderer findet buchstäblich keinen Halt mehr. Doch braucht Schuberts Musik eine solche Verstärkung? Sind Stimme und Klavier nicht ausdrucksstark genug? Ein kurzer Steckbrief der Winterreise. 2x12 Lieder, komponiert im Februar und im Oktober 1827 auf Gedichte von Wilhelm Müller, wie schon bei seinem ersten Liederzyklus der schönen Müllerin. Die ersten 12 Gedichte findet Schubert in Urania, Taschenbuch auf das Jahr 1823, wo sie als Wanderlieder von Wilhelm Müller abgedruckt sind. Die zweite Abteilung schiebt der Dichter noch im selben Jahr nach. Der Gedichtzyklus als Zyklus erscheint schließlich 1824. Was Schubert 3 Jahre später vertont, seinerseits in 2 Anläufen, ist also aktuelle Literatur. Zur eigentlichen Kompositionsgeschichte gleich noch mehr. Der Wiener Verleger Tobias Haslinger bringt den Liederzyklus schließlich heraus, das erste Heft im Januar 1828, das zweite 6 Wochen nach Schuberts Tod im Dezember. An alle 24 Lieder traut sich sehr lange niemand heran. Schuberts zyklisches Denken gilt als fremdartig, nicht zuletzt, weil es jede Dimension sprengt. Es hat ja auch etwas Dialektisches, mit dem Lied einerseits die kleine, intime Form zu wählen und sich andererseits im Zyklus in epische Breiten zu verströmen. Eine Aufführung der Winterreise dauert rund 70 Minuten. In der Schubertzeit aber werden nur einzelne Lieder öffentlich gesungen, gerne zum Beispiel das erste, Gute Nacht. Was soll ich länger weilen? Für mich ist das die Fischer-Dieskau-Aufnahme der Winterreise aller Fischer-Dieskau-Winterreisen. Der junge Bariton in Berlin 1953, begleitet von der Pianistin Hertha Klust. Was für ein zärtliches Timbre, was für eine selbstverständlich sinnliche Diktion. Gleich mit diesem ersten Lied, Gute Nacht, wird deutlich, dass der Schritt des Wanderers kein fester ist, von Anfang an nicht. Melodische und rhythmische Akzente verschieben sich, die Festigkeit des Strophengesangs wankt gleichsam mit viel Moll, mit viel Hoffnungslosigkeit. Es ist nicht genug, heißt es in einer Kritik von 1829, Entsetzen und Grauen zu erregen und die Hölle zu zitieren, vielmehr muss ihre grinsende Erscheinung so notwendig sein wie in Goethes Faust, wenn sie nicht widerlich wirken soll. Da hat der Rezensent, wenngleich er die falschen Schlüsse zieht, etwas Richtiges erkannt. Der liebliche Gestus der Schubertschen Musik legt Entsetzen und Grauen nicht wirklich nahe. In der Winterreise gibt es, anders als im Faust, nichts Teuflisches, keinen Mephisto, der den Wanderer ins Verderben lockt. Das besorgt dieser ganz allein selbst. Und das ist es, was Interpreten und Publikum an diesem Zyklus so fasziniert und was ihn bis heute aller Zeitlichkeit enthebt. Das Ringen des Menschen mit sich selbst, ohne Teufel, ohne Gott, ohne jegliche andere Instanz. Schuberts Schöne Müllerin und Winterreise stehen meist wie Geschwister beisammen. Der eine Zyklus konkret und handlungsorientiert, der andere mehr abstrakt, wie eine Abfolge psychischer Befindlichkeiten oder emotionaler Aggregatzustände. Natürlich gibt es zwischen dem einen und dem anderen Bezüge, aber man sollte darüber zwei Dinge nicht vergessen. Beethovens Zyklus »An die ferne Geliebte« von 1816, der als erster Liederzyklus überhaupt gilt und, wichtiger vielleicht noch, den Komponisten Konradin Kreutzer und seine Wanderlieder. Dieser kleine Zyklus nach Ludwig Uhland erscheint 1818 und löst eine regelrechte Wanderliederwelle aus. Von der Müllerin und der Winterreise über die Kernerlieder von Robert Schumann bis zu Mahlers Liedern eines fahrenden Gesellen. Das Ich distanziert sich von seiner vertrauten Umgebung. Im Unterwegssein erlebt es sich und die Welt neu. Oder bleibt darin für immer heimatlos. Bei Kreuzer klingt das so: Lebe wohl und Heimkehr. Es singt Christian Elsner. Lebe wohl, mein Lieb, muss noch heute scheiden. Einen Kuss mir gib, muss dich ewig meiden. Lebe wohl, mein Lieb, muss noch heute scheiden. Einen Kuss mir gib, muss dich ewig meiden. Lebe wohl, mein Lieb, lebe wohl, mein Lieb. Eine Blüt mir brich von dem Baum im Garten. Keine Frucht für mich, darf sie nicht erwarten, nicht erwarten, lebe wohl, mein Lieb, muss noch heute scheiden. Einen Kuss mir gib, muss dich ewig meiden. Lebe wohl, mein Lieb, muss noch heute scheiden. Einen Kuss mir gib, muss dich ewig meiden. Lebe wohl, mein Lieb, lebe wohl, mein Lieb. O, brich nicht Steg, du zitterst sehr. O, stürz nicht fest, du dreues Schwer. Welt, geh nicht unter, Himmel, fall nicht ein. Ich mag bei dir Liebsten sein. O, brich nicht Steg, du zitterst sehr. O, stürz nicht fest, du dreues Schwer. Welt, geh nicht unter, Himmel, fall nicht ein. Ich mag bei dir Liebsten sein. Welt, geh nicht unter, Himmel, fall nicht ein, eh ich mag bei der Liebsten sein, so dichtet Ludwig Uhland. Christian Elsner und Eugen Wangler waren das mit dem letzten und zuvor mit dem ersten Lied aus Konradin Kreuzers Wanderliedern Opus 34, Heimkehr und Lebe wohl. Schubert kennt diesen Zyklus und fühlt sich von ihm inspiriert. Er wünschte, er hätte ihn selber geschrieben, so erinnert sich Josef von Spaun. Und das kann man ehrlich nachvollziehen. Denn Kreuzer ist musikalisch keineswegs nur biedermeierlich oder harmlos. sondern setzt sich mit der Form der Uhland-Gedichte auseinander und malt auch harmonisch in feinen, nuancierten Farben. Schubert kennt also Kreutzers Musik und mindestens durch sie kennt er auch Uhlands Texte. Ein Lied, das sechste, ist Winterreise überschrieben, das achte Einkehr, bei einem Wirte Wunder mild. Die poetischen Topoi sind vorgeprägt. Als Schubert ein paar Jahre später dann die Müller-Gedichte entdeckt, muss ihm das wie ein Déjà-vu vorkommen. Und wie ein Glücksgriff. Das sind seine Wanderlieder, das ist seine Chance. Und er nutzt sie. Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. Der Mai war mir gewogen mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von ihr. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von ihr. Nun ist die Welt so trübe, der Weg gehüllt in Schnee. Der Weg gehüllt in Schnee. Ich kann zu meiner Reisen nicht wählen mit der Zeit, muss selbst den Weg mir weisen in dieser Dunkelheit. Es zieht ein Mondenschein als mein Gefährte mit. Es zieht ein Mondenschatten als mein Gefährte mit. Und auf den weißen Matten such ich des Wildes Tritt. Und auf den weißen Matten such ich des Wildes Tritt. Was soll ich länger weilen, dass man mich trieb hinaus? Lasst ihre Hunde heulen vor ihres Herren Haus. Die Liebe liebt das Wandern, Gott hat sie so gemacht, von einem zu dem anderen, Gott hat sie so gemacht. Die Liebe liebt das Wandern, fein Liebchen, gute Nacht, von einem zu dem anderen, fein Liebchen, gute Nacht. Schreib im Vorübergehen ans Tor dir gute Nacht, damit du mögest sehen, an dich hab ich gedacht. Schreib im Vorübergehen ans Tor dir gute Nacht, Schubert ist zwar keine 55 geworden, so alt wie der Liedermacher Hannes Wader auf seiner Aufnahme der Winterreise, von der klanglichen Anmutung her aber könnte es so ähnlich gewesen sein. Mit bewegter Stimme stellt Schubert den Freunden eines Abends bei Schober einen Zyklus schauerlicher Lieder vor, die Winterreise. Diese Lieder hätten ihn mehr angegriffen als alle anderen, erzählt er und schickt hinterher, wie sehr sie ihm gefielen. Die Freunde aber tun sich damit schwer. Schober kann einzig dem Lindenbaum etwas abgewinnen, Meyerhofer hört den Zyklus als Dokument einer persönlichen Krise und Erschütterung und Spaun dreht den Spieß kurzerhand um. Die Arbeit an der Winterreise, so behauptet er später, sei mit Schuld am frühen Tod des Komponisten. Tauchen wir also ein in diesen schauerlichen Reigen. Worum geht es? Um eine enttäuschte Liebe, um eine winterliche Seelenlandschaft, um Lebensmüdigkeit und Todeslust? Brigitte Fassbender und Aribert Reimann mit »Die Wetterfahne« und »Gefrorene Tränen«, dem zweiten und dem dritten Lied des Zyklus. Der Wind spielt mit der Wetterfahne auf meines schönen Liebchens Haus. Da wacht ich schon in meinem Wahne, sie pfiff den armen Flüchtling aus. Bemerken sollen des Hauses aufgestecktes Schild, so hätte niemand suchen wollen im Haus ein treues Frauenbild. Der Wind spielt drüben mit den Herzen eh auf dem Dach, nun nicht so laut. Was fragen Sie nach meinen Schmerzen? Ihr Kind ist eine reiche Braut. Der Wind spielt drinnen mit den Herzen wie auf dem Dach. Nur nicht so laut. Was fragen Sie nach meinen Schmerzen? Was fragen Sie nach meinen Schmerzen? Ihr Kind ist eine reiche Braut. Des ganzen Winters Eis. Das klingt eher schneidend verzweifelt als lebensmüde, aber das liegt auch an der Interpretin. Brigitte Fassbender, begleitet von Aribert Reimann, mit gefrorene Tränen, davor mit pfeifenden Windböen, die Wetterfahne. Die Winterreise hat zwei Teile und das ist nicht nur entstehungsgeschichtlich interessant, sondern hat auch inhaltlich Konsequenzen. Im Februar 1827 komponiert Schubert die ersten 12 Lieder und setzt dahinter ein Fine. Für ihn ist der Zyklus als Zyklus fertig. Durch helles, frohes Leben, einsam und ohne Gruß, geht sein Wanderer am Ende ins Nichts. Der erste Teil des Zyklus entsteht somit ohne Kenntnis des zweiten. Das ist wichtig. Dann begegnet Schubert die zweite Abteilung der Müller-Gedichte bzw. deren erweiterte endgültige Sammlung. Und was macht er? Weder folgt er im ersten Teil Müllers neuer, geringfügig umgestellter Reihenfolge, noch schnürt er das Ganze noch einmal auf, im Sinne eines durchgehenden Bogens von 1 bis 24. Schubert fängt mit der Nummer 13 ganz einfach noch einmal von vorne an. Er ergreift die Gelegenheit und rekapituliert das Geschehene, das Gesungene. Schubert reflektiert seinen eigenen Kompositionsprozess, wenn man so will. Die Bewältigung des Gegenstandes wird selbst zum Gegenstand, so nennt das Peter Gülke, und liefert damit die Formel für die Modernität der Winterreise. Der Komponist präsentiert sich nicht als allwissender Autor und Erzähler, sondern steigt von seinem Sockel herunter und legt offen, was er tut. Musik als ästhetische und soziale Teilhabe. Im mittelalterlichen Heldenepos würde man die beiden Teile der Winterreise einen doppelten Kursus nennen. Der Held bekommt eine zweite Chance und ist am Ende geläutert oder auch nicht. Ist das die Idee der Winterreise? Das zweite und das dritte Lied des zweiten Teils, der Greise Kopf und die Krähe, kreisen um die gleichen Themen wie die Wetterfahne und die gefrorenen Tränen, die beiden Lieder, die wir eben gehört haben. Um den Fluch der eigenen Jugend, um die menschenleere Kälte der Welt. Die musikalischen Mittel aber haben sich verschärft. Hören Sie nur einmal auf die hohlen Oktaven bei der Frage, wie weit noch bis zur Bahre. Bei Schubert immer ein Zeichen für absolute Leere, das existenzielle Nichts. Florian Bösch und Roger Vinules. Schwarze Haare, das mir's von meiner Jugend graut. Wie weit noch bis zur Bahre, wie weit. Vom Abend dieser ganzen Reise, auf dieser ganzen Reise. Das ist bereits die zweite Winterreiseneinspielung des österreichischen Baritons Florian Bösch. Und irgendwie hat er es mit den Briten. Auf den Schotten Malcolm Martineau folgt als Begleiter hier nun der Engländer Roger Vinules. Wir hörten Der greise Kopf und Die Krähe. Sehr still, sehr unprätentiös, sehr schubertisch gesungen, fast ein bisschen nach Nudelsuppen schlürfen. Der Bursche aus der schönen Müllerin hat einen Beruf und eine Geschichte und spielt im Zyklus eine Rolle. Die Figur des Winterreisenden hingegen bleibt anonym. In der Winterreise passiert nichts, jedenfalls nichts Handfestes. Auch deshalb tun sich Schuberts Freunde mit den allermeisten Liedern schwer. Eine frühe Ausnahme ist Der Lindenbaum, das fünfte Lied, das bald schon öffentlich vorgetragen wird. Warum? Es ist das erste Lied des Zyklus, das in Dur beginnt. Schubert spielt darin mit einem Volksliedton, den man später dann von Friedrich Silcher her kennt, einem Schüler Konradin Kreuzers. Und außerdem gilt die Linde nicht nur in der deutschen Dichtung als das Symbol für eine treue, glückliche Liebe von Walter von der Vogelweide bis Achim von Arnims und Clemens Brentanos Sammlung Aus des Knaben Wunderhorn. Einst träumte Schuberts Wanderer im Schatten der Linde einen süßen Traum. Jetzt zieht er mitten in der Nacht an ihr vorbei. Und als bedeute die Dunkelheit nicht Weltblindheit genug, schließt er auch noch die Augen. Der Blick geht also ganz nach innen. Mark Padmore und Christian Beseudenhaut. Thank you. Mark Padmore singt den Lindenbaum hier fast ohne Vibrato. Und Christian Besoldenhaut am Fortepiano liefert dazu mehr das Rascheln als das Rauschen der Blätter im vergangenen Sommer. Die Ruhe freilich, die am Schluss beschworen wird, ist trügerisch. Sie ist nur im Tod zu finden. Legte sich der Wanderer unter den Baum, wie die Zweige es ihm sirenenhaft zurufen, so würde er sterben, erfrieren. Es ist ja Winter. Also eilt er weiter, die kalten Winde blasen, der Hut fliegt ihm vom Kopf. Sehr klug und belesen, was Padmores Sängerkollege und Historiker Ian Bostridge in seinem Winterreisenbuch über den Lindenbaum zusammenträgt. Von Freud bis Thomas Mann, von Ovid über Goethe bis Proust. Die Lektüre lohnt sich. Die deutsche Übersetzung ist bei C.H. Beck erschienen. Und sehr konsequent auch, wie es im Zyklus dann weitergeht, von Schubert und Bostridge. Als sagten die nächsten stockenden, stolpernden Staccato-Achtel, wir sprechen hier nicht nur von einer gescheiterten romantischen Liebe oder über Fragen der Kunst, wir sprechen auch von einem politischen Klima. So lustig rauschtest, du heller wilder Fluss, wie still bist du geworden, gibst keinen Scheidegruß. Mit harter, starrer Rinde hast du dich überdeckt, liegst kalt und unbeweglich im Sand. Sande ausgestreckt. In deine Decke grab ich mit einem spitzen Stein den Namen meiner Liebsten und Stund und Tag hinein. Des ersten Grußes, den Tag, an dem ich ging, um Namen und Zahlen windet sich ein zerbrochener Ring. Der zugefrorene Fluss, die Stadt, aus der der Wanderer flieht, das sind Metaphern, die sich sowohl romantisch als auch politisch deuten lassen. Ian Bostridge und Leif-Ove Andsnes waren das zuletzt mit Rückblick. Dieses achte Lied ist das letzte im Zyklus, das Gegenwart und Vergangenheit in Beziehung setzt. Das verlorene Glück in Dur, so es jemals existiert hat, die trostlose Gegenwart in Moll. Fortan reserviert Schubert Dur-Tonarten mehr für Selbstbetrug, Selbsttäuschung, Todessehnsucht. Die beiden Spiegellieder zu Auf dem Flusse und Rückblick im zweiten Teil, Täuschung und Der Wegweiser, tragen das bereits in ihren Titeln. Peter Pierce und Benjamin Britten. Ein Licht ganz freundlich vor mir her. Ich folge ihm nach die Kreuz und quer. Ich folge ihm gern und seh's ihm an. Dass es verlockt den Wandersmann. Ach, wer mich so elend ist, gibt Geld sich in der bunten List, die hinter Eis und Nacht und Gras ihm weiß dein helles, warmes Haus und deine liebe Seele bringt. Täuschung ist für mich gewinnt. Was vermeid ich denn nicht? Stehen auf den Straßen, weisen auf die Städte zu. Und ich wandre sondermaßen ohne Ruhe und suche Ruhe. Und ich wandre sondermaßen ohne Ruhe zu. Es ist immer wieder ein Ereignis, Benjamin Britten Schubert spielen zu hören. Und selbst Peter Pierce, dessen englischer Tenor nicht jedem und nicht jeder gefällt, ist in dieser Aufnahme von 1965 erstaunlich idiomatisch und textsicher. Zwei Lieder aus der Winterreise Täuschung und Der Wegweiser. Und ich bleibe noch etwas bei der Täuschung. Die Melodie dafür leiht Schubert sich bei sich selbst, beim Lied vom Wolkenmädchen, nämlich aus dem zweiten Akt seiner Oper Alfonso und Estrella. Alfonso bittet seinen Vater Freula, ihm dieses Lied vorzusingen. Es erzählt eine tragische Liebesgeschichte. Ein Jäger wird von einem Mädchen ins Verderben gestürzt. Hören Sie Kurt Streit als Alfonso und Christian Gerhaher als Freula. Und verlieren Sie nicht die Geduld, es dauert ein bisschen, bis das Täuschungsmotiv erklingt. Solltest du es selber singen? Wohl weiß ich es, doch fehlt mir noch die Kraft und deine seelenvolle Weise. So horchere. Siehst du dort die Wellen schwimmen in reich geschmückten Jägertross. In reich geschmückten Jägertross. Sterne werden dich begrüßen, die Stürme sind dir untertan. Dämmernd liegt zu deinen Füßen ihr Irden qualen und verwandt. Ihr Irden qualen und verwandt. Ihr Christian Gerhaher als Fräula mit dem Lied vom Wolkenmädchen aus Schuberts Oper Alfonso und Estrella. Er wurde begleitet von den Berliner Philharmonikern unter Nikolaus Harnoncourt. Ist das die Vorgeschichte des Winterreisenden? Verlockung, Verführung, Täuschung, Bann. In dem Moment, in dem sich das Liebes- und Lebensglück erfüllen soll, zerrinnt es wie ein Traum, wie ein böser Zauber. War alles nur Einbildung, nur Utopie? Der Winterreisende ist eine Ahasver-Figur, ein Verfluchter, ein Flüchtling, ein Bruder des fliegenden Holländers, der nirgends Frieden findet, ja am Ende nicht einmal sterben darf. Alles, so scheint es, bezieht der ewige Wanderer, dieser egozentrische Melancholiker, dieser melancholische Egozentriker, auf sich. Alles ist ihm und seinem Tun oder Nicht-Tun Zeichen. Das übergroße Ich ist jedenfalls keine Erfindung des 21. Jahrhunderts. von bunten Blumen, so wie sie wohl blühen im Mai. Ich träumte von grünen Wiesen, von lustigem Vogelgeschrei, von lustigem Vogelgeschrei. Und als die Hähne krähte, da ward mein Auge wach, da war es kalt und finster, es schrien die Raben vom Dach, da war es kalt und finster, es schrien die Raben vom Dach. Von Lieb um Liebe, von einer schönen Maid, von Herzen und von Küssen, von Wonne und Seligkeit, von Wonne und Seligkeit. Und als die Hähne krähte, da ward mein Herz wach, nun sitz ich hier alleine und denk in den Traumen nach. Nun sitz ich hier alleine und denk in den Traumen nach. Ein Traum in A-Dur und das grausame Erwachen daraus. Der Tenor Peter Anders und der Pianist Michael Raucheisen mit dem Frühlingstraum. Ihre Aufnahme der Winterreise ist legendär. Sie entsteht an drei Tagen im Januar und im März 1945 in der Berliner Masurenallee in unserem Funkhaus hier. Die Stadt draußen liegt in Trümmern und zwei Musikern rennt die Zeit davon. Schuberts Winterreise ist der Schlussstein der großen Lied der Weltreihe, die Raucheisen während der Kriegsjahre produziert, und sie muss um jeden Preis fertig werden. Man hört diese Dringlichkeit. Das Kriegsende, die Angst, wie es danach wohl weitergehen wird, Kunst und Leben, all das führt zu einer beklemmenden Authentizität. Sprachlosigkeit greift in dieser Interpretation um sich, Tonlosigkeit. Das Musikalische und das Politische gehen eine Allianz ein, die niemand hätte ahnen können. Hören Sie Peter Anders und Michael Raucheisen noch einmal mit dem nächsten Lied »Einsamkeit« und vergleichen Sie. Mit Peter Schreyers Interpretation 1985 in der DDR aufgenommen und mit Julian Prégardien in der Fassung von Hans Zender. Dreimal Einsamkeit. Still.

Das war zuletzt Einsamkeit in der komponierten Interpretation von Hans Zender, gesungen von Julian Prégardien, eine Aufnahme von 2018. Prégardien war ein Jahr alt, als Peter Schreier in Dresden die Winterreise sang, 1985, mit Swjatoslaw Richter am Klavier. Beide hörten wir davor. Und davor wiederum Peter Anders und Michael Raucheisen. Wie verändern die jeweiligen politischen Umstände die Winterreise? Das ist die Frage, die für mich hinter diesem Interpretendreisprung steht. Das Kriegsende 1945, die DDR wenige Jahre vor dem Fall der Mauer und unsere eigene Gegenwart. Hört man das jeweils? Ich finde ja. Natürlich wissen wir, was wir da hören. Unsere Ohren sind nicht unvoreingenommen. Ein großes Kunstwerk wie die Winterreise aber ist immer auch Spiegel und Projektionsfläche. Nicht wir singen, spielen oder hören sie, sondern sie hört, spielt und singt uns. Mit allen Zeitläuften und allen Nöten. Pferdegetrappel aus der Ferne, ein Posthorn, Es-Dur. So beginnt Schubert den zweiten Teil seines Zyklus. Von der Straße her ein Posthorn klingt. Was hat es, dass es so hoch aufspringt, mein Herz? Was hat es, dass es so hoch aufspringt, mein Herz, mein Herz? Die Post bringt keinen Brief für dich. Was drängst du denn so wunderlich? Mein Herz, mein Herz. Die Post bringt keinen Brief für dich. Mein Herz, was drängst du denn so wunderlich? Mein Herz, mein Herz. Stadt, wo ich ein liebes Liebchen hat, mein Herz. Wo ich ein liebes Liebchen hat, mein Herz, mein Herz. Willst wohl einmal hinübersehen und fragen, es dort mag gehen, mein Herz, mein Herz. Willst wohl einmal hinübersehen, mein Herz, und fragen, wie es dort mag gehen, mein Herz, mein Herz. Post hier in einer Fassung für Stimme und Klaviertrio. Es sang Daniel Behle, der dieses Arrangement auch geschrieben hat. Es spielte das Oliver Schnieder Trio. Der erste Teil der Winterreise beschwört Erinnerungen, wie wir gehört haben. Er richtet den Blick zurück in eine glückliche Vergangenheit. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von Ehe. Da war also mal etwas mit Menschen, mit einem sozialen Leben, mit Zukunft. Im zweiten Teil hingegen herrschen nichts als Elend, Leere, Stillstand, Apathie. Und wenn dann doch mal ein Hund bellt in der Nacht oder eine Kette rasselt, dann sucht das lyrische Ich rasch das Weite, weg von den Schläfern, den Spießern, die sich in die Welt fügen, wie sie ist. Melodie und Begleitung jedenfalls haben hier kaum mehr etwas gemein. Im Dorfe. Es bellen die Hunde, es rasseln die Ketten, Stürmische Morgen. Eine knappe Minute dauert dieser Temperamentsausbruch. Für eine knappe Minute scheint sich die resignative Stimmung des Zyklus zu lichten und fällt doch rasch wieder in sich zusammen. Wir hörten Christine Schäfer und Erik Schneider. Schuberts Wanderer mag das eigene Leid erkennen. Kraftlos ist er darin nicht. Eher stolz, schroff, einer, der sich keine Schönfärberei gönnt. Die Wirklichkeit ist hart, heftig, ungewiss, und so ist auch die Musik. Auch dieser ästhetische Realismus macht die Winterreise modern. Das Wirtshaus zum Beispiel weckt die Vorstellung eines Leichenzuges, einer Prozession, so beschreibt es der Schubert-Forscher Thrasybulos Georgiades, und man kann dabei durchaus an den Trauermarsch aus Beethovens Eroica denken. Nun bleibt der Zug stehen, die Bahre wird abgestellt und wir vernehmen den Sänger. Thank you. Matthias Görne und Alfred Brendel 2004 mit Das Wirtshaus, das sich als das Grab des Wanderers entpuppt. Jetzt fehlt tatsächlich nur noch das Ende. Wir haben den Winterreisenden als dreifachen Außenseiter erlebt. Seine Liebe hat er verloren, soziale Bindungen kennt er keine, will er keine und auch politisch existiert für ihn nichts als Erstarrung. So weit, so klar. Mit den Nebensonnen, dem vorletzten Lied, fragt Schubert, was ein solches Außenseitertum wert ist. Ist es tatsächlich nur fatal, nur ein Verlust an Realität, wie Hans Zender meint, oder liegt in der radikalen Autonomie des Menschen ohne Gott auch ein Stück Freiheit, ein Stück Utopie, nicht zuletzt für die Kunst? »Im Dunkeln wird mir wohler sein«, singt der Wanderer, und Schubert harmonisiert dieses Dunkel gleißend hell, als würde es etwas verheißen. Die Antwort auf die Frage gibt dann der Leiermann, das letzte Lied. Dessen wunderlicher Alter ist der erste und einzige Mensch, der das Zyklusgeschehen betritt. Und wenn der Gesang des Wanderers am Ende buchstäblich in der Luft hängen bleibt, auf der Akkordquinte, ohne harmonisch aufgelöst zu werden, dann sagt das viel. Anders als in der Müllerin ist der Tod hier keine Option. Der Weg ist noch nicht zu Ende. Finden, gehen muss ihn jeder für sich selbst. Wenigstens in der Poesie, in der Musik ist Schuberts Wanderer nicht allein. Und ich würde das im Gegensatz zu vielen Interpreten nicht als Totentanz verstehen, sondern immer als Botschaft, als Trost. Es ist nicht jeder ein genialer Künstler, aber der eigenen Wahrnehmung zu trauen, herauszufinden, wer man in der Welt ist und sich zuallererst selbst zu helfen. Mit diesem Gedanken ist Schubert seiner Zeit weit voraus. Die Nebensonnen und der Leiermann, die beiden letzten Lieder aus der Winterreise, beschließen die heutige Sendung. Wir hörten Dietrich Fischer-Dieskau und Hertha Klust. Das war die 17. Folge unserer großen Schubert-Serie. Nächsten Sonntag soll hier vom populären Schubert die Rede sein, von großen Hits und Missverständnissen. Ich bin Christine Lemke-Mattwey, wünsche Ihnen einen guten Abend und überlasse Sie jetzt ein letztes Mal dem Leiermann. Musik.